Er ist vernünftig, jeder versteht ihn. Er ist leicht. Du bist doch kein Ausbeuter, du kannst ihn begreifen. Er ist gut für dich, erkundige dich nach ihm. Die Dummköpfe nennen ihn dumm und die Schmutzigen nennen ihn schmutzig. Er ist gegen den Schmutz und gegen die Dummheit. Die Ausbeuter nennen ihn ein Verbrechen. Aber wir wissen, er ist das Ende des Verbrechens. Er ist keine Tollheit. Er ist nicht das Chaos, sondern die Ordnung. Er ist das Einfache, das schwer zu machen ist. Und das wählte ich natürlich auch aus, weil im Untertitel dieser ganzen Veranstaltung heute und morgen ist ja gehen soll um Geschichte, Kritik und Rettung eines bedeutungsschweren Begriffs. Und ich glaube, dass das eigentlich nicht stimmt, beziehungsweise damit das Problem des Kommunismus bezeichnet ist, dass er eben heute scheinbar so eine Bedeutungsschwere zu haben scheint. Gleichzeitig es aber darum ginge, wie das in diesem Brecht-Musiksong sich darstellt, wieder die Leichtigkeit der kommunistischen Idee darzustellen. Das will ich ein bisschen versuchen. Wie gesagt, es ist schwer zu machen, eigentlich ist es aber leicht. Und ich orientiere mich so ein bisschen an dieser Einteilung, also Begriff, Kritik, Geschichte. Rettung ist wahrscheinlich auf einen anderen Tag gelegt, aber vielleicht gelingt uns das ja auch noch. Der Begriff des Kommunismus steht, und das beleuchtet vom Eingang hier schon eben diese Grundschwierigkeit, ist ja jetzt nicht gerade ein sonderlich beliebtes Konzept, auch wenn das ab und zu mal wieder aufgegriffen wird, auch im bürgerlichen Feuilleton ja zumeist, also nie ernsthaft. Der Begriff des Kommunismus steht da in Konstellation mit erstmal dem Wort Kommunismus, ist auch eine Debatte, die geführt wird, die wir vielleicht auch führen müssen, ob man überhaupt an diesem Wort festhält oder am Namen. Und in Konstellation mit den Bildern, die es dazu gibt. Und das ist vielleicht das eigentlich Irritierende erstmal, dass wir uns ja in der Diskussion über den Kommunismus längst vom Begriff entfernt haben und eher die Bilder, die im Laufe seiner Geschichte produziert wurden, auch als Vorstellung, als Spektakel, dass wir uns also eher an diesen Bildern orientieren. Und diese Konstellation selbst bildet das, was ich nennen möchte, die Idee des Kommunismus. Was ist die Idee des Kommunismus dann, wenn man eine einfache Definition gibt? Also ich gebe zu diesen drei Teilen, die ich davor habe, Begriff, Kritik und Geschichte, jeweils immer die auch, wie soll man sagen, kanonisierten Definitionen, die es gibt. Also die Definition der Idee des Kommunismus jetzt in dem ersten Teil, Begriff, wäre nach einer Formulierung, die Adorno und Horkheimer am Anfang ihrer Gemeinschaftsarbeit Dialektik der Aufklärung wählen, wo sie natürlich nicht von Kommunismus reden, da geht es um was anderes, nämlich sie bezeichnen das Vorhaben als Versuch darzustellen, warum die Menschheit statt in einen wahrhaft menschlichen Zustand einzutreten, in einen neue Art von Barbarei versunken sei. Dieser wahrhaft menschliche Zustand wäre das, das führen die nicht näher aus, was sie damit meinen, und das ist auch sehr wichtig, wäre das, was die Idee des Kommunismus im Groben definiert, also umgrenzt. Wahrhaft menschlicher Zustand. Wenn ich von Idee rede, dann wäre der Gegenbegriff, um abzugrenzen, warum dieser wahrhaft menschliche Zustand erstmal auch nicht gefüllt wird als Bild, als Vorstellung, dann wäre der Gegenbegriff zur Idee das Ideal. Das wäre die grundsätzliche Verzerrung, die es gibt in der Geschichte des Kommunismus, dass der Kommunismus eigentlich immer verwechselt wird mit einem Idealzustand von Gesellschaft beziehungsweise mit einer Idealgesellschaft. Es gibt eine sehr schöne Unterscheidung und auch für diese Zwecke meine ich brauchbare Unterscheidung von Walter Benjamin zwischen Idee und Ideal. Die kommt aus einem ganz anderen Kontext. Nun ist Walter Benjamin aber auch Kommunist und das hilft uns an dieser Stelle. Nämlich aus einer sehr frühen Schrift, wo er selber noch nicht wirklich Kommunist war. Anfang der 20er Jahre schreibt er über die Kunstkritik der Romantik. und kennzeichnet das, was der Kunstbegriff für die Romantik ist, als Ideal. Hingegen das, und das wäre die Abgrenzung zur Romantik, was die Klassik unter Kunst versteht, eher, Idee. Der Kunstbegriff der Romantik ist die Idee. Und das, was die Klassik dem entgegensetzt oder was dem vorausgeht als Klassik, ist eben Kunst als Ideal. Ne? Goethe, Schiller, das Ideal der Schönheit zum Beispiel. Und er schreibt, die Idee ist der Ausdruck der Unendlichkeit der Kunst und ihrer Einheit. Und der Ideal wird in diesem Zusammenhang das a priori, also das vor der Erfahrung liegen, einer Methode verstanden, ihr entspricht dann das Ideal als das a priori des zugeordneten Gehalts. Klingt das vielleicht ein bisschen merkwürdig, da will jemand über Kommunismus reden und kommt mit so einer relativ kruden Definition an. Aber was steckt hier drin? Und das ist, meine ich, für die Bestimmung des Kommunismus als Ideal, als Idee eine wesentliche Sache. Nämlich, wenn Benjamin sagt, dass Idee wesentlich zu tun hat mit Methode, dann beruft er sich immer auf eine Definition, die er selber gegeben hat, die mehr oder weniger wörtlich nach diesem griechischen Wort Methode sich ergibt, von Meta und Hodos, also Über und Weg. Methode als Umweg. Das ist sozusagen der formale Aspekt. Während das Ideal der Gehalt ist, also der Inhalt ist. Also das heißt, die Idee des Kommunismus wäre eben nicht irgendeine Vorstellung von dem, was zum Beispiel eine befreite Gesellschaft ist, mit Inhalt zu füllen, sondern erstmal der Versuch, formal zu rekonstruieren, methodisch zu rekonstruieren, in einer bestimmten Auseinandersetzung mit bestehenden Verhältnissen zu rekonstruieren, was die Möglichkeiten von dem wären, was zum Beispiel eine befreite Gesellschaft mit sich bringt. Aber eben formal, also nicht als eben Idealgesellschaft, Idealzustand. Möglichkeit habe ich schon als einen Begriff benannt, der da wichtig ist. Es dämmern hier wahrscheinlich schon weitere Begriffe, die ich auch mit berühren möchte und insofern mit in die Diskussion bringen möchte, die eigentlich auch mal recht selbstverständlich waren in der Geschichte der kommunistischen Idee, auch kritisiert wurden, auch schon von Marx und Engels sehr stark kritisiert wurden. Der erste Begriff, der da zu nennen wäre, ist der der Utopie. Ja, das ist ja die Frage, inwiefern Kommunismus beziehungsweise auch die Idee des Kommunismus eine Utopie darstellt, inwiefern überhaupt die Utopie ein Element ist, was nötig ist oder gerade auch unnötig ist, um so etwas wie diese formale Bestimmung des Kommunismus zu bewerkstelligen. Das Zweite, was sich aus der Diskussion um Utopie ergibt, ist das Problem des Bilderverbots, nämlich die Frage, inwiefern auch in formaler Hinsicht so etwas wie die Idee des Kommunismus ausgepinselt werden darf oder eventuell auch ausgepinselt werden muss oder inwiefern es auch Unterschiede gibt im Bestimmen von dem, was eine befreite Gesellschaft als utopischer Entwurf mit sich bringt und dem, was eine befreite Gesellschaft als einfach mal so daher spekulierter Idealzustand meint. Das Schöne ist, dass wir in der Geschichte kommunistischer Theorien, zumindest Theorien, nicht unbedingt der Praxis, ja eine sehr wichtige philosophische Annäherung an dieses Problem der Utopie finden. Die ist leider nicht mehr so in der Diskussion, wie sie eigentlich sein sollte oder auch sein könnte. Nämlich ist es ja der Philosoph Ernst Bloch, der sich gerade unter Berufung auf die Utopiekritik, auf die Zurückweisung des Utopischen bei Marx und Engels, was sich ja gegen die Frühsozialisten richtete, nochmal stark macht, dass trotzdem das, was Marx und Engels entwerfen als den sogenannten wissenschaftlichen Sozialismus, angewiesen ist auf die Utopie, weil das sozusagen ein Motor ist, der in der Geschichte selber wirkt, etwas Utopisches. Das begründet er philosophisch mit dieser Kategorie Möglichkeit, auf die komme ich noch nachher. Und er bestimmt diese eben nicht ausgepinselte, falsche, fantastisierende Utopie als konkrete Utopie. Also das könnte man jetzt erstmal für den Teil nur so in losen Gedanken zusammenbringen. Die Idee des Kommunismus, wahrhaft menschlicher Zustand, in Abgrenzung zum Ideal, kein Entwurf einer Idealgesellschaft. Trotzdem die Frage, ist diese Idee des Kommunismus eine Utopie, eventuell im Sinne konkreter Utopie? Dennoch aber unterliegt sie gegebenenfalls einem Bilderverbot, es geht nicht ums Auspinseln. Was heißt das alles? In der Idee des Kommunismus ist sein historisches Scheitern immer schon mitgedacht. Und zwar auch insofern mitgedacht, dass es eben nicht nur darum geht, die weltgeschichtlichen Ereignisse und Geschehnisse kritisch zu hinterfragen, die bisher im Namen des Kommunismus passiert sind, sondern auch gerade um die Idee vor ihrer falschen Verwirklichung zu schützen, nämlich das Scheitern mitzudenken als etwas, was ja sehr paradox ist, wenn man da im strengen Sinne geschichtstheoretisch rangeht, als Option, dass der Kommunismus noch gar nicht war. Also es gibt sehr viel Bewegung, ist ganz klar, die sich in irgendeiner Weise auf den Kommunismus berufen. Viele differenzieren auch, haben eine kommunistische Partei, trotzdem aber dann Gesellschaften installiert, die erstmal irgendeine Form von Übergangsgesellschaft sein sollten auf dem Weg zum Kommunismus. Aber nichtsdestotrotz wäre ja eben zu diskutieren, ob das einfach nur falsche Versuche waren, den Kommunismus zu verwirklichen, oder ob das Versuche waren, die insofern schon falsch sind, als dass sie die Idee des Kommunismus gar nicht berührten und es insofern auch wichtig wäre, sich mit diesem Scheitern des kommunistischen oder sozialistischen Experiments auseinanderzusetzen, dass gerade um auch den Möglichkeitsraum der kommunistischen Idee groß zu halten, sich eben abgegrenzt wird von der Geschichte mit der These, der Kommunismus war noch an keinem einzigen Tag in der Menschheitsgeschichte. Das hieße dann aber, und das wäre schon der Übergang zum zweiten Teil, Kritik, das hieße dann aber, sich mit dem Kommunismus als historisch gescheitertes Experiment auseinanderzusetzen. Was ist eigentlich das Problem dabei? Und zwar abgesehen von dem, was ja auf der Hand liegt, dass man sich auseinandersetzt mit Parteigeschichte, mit bestimmten Theorien, was wir ja auch noch machen, kommt ja auch gleich etwa bestimmter kritischer Modelle innerhalb kommunistischer Bewegung und auch eben Theorien, Imperialismus ist ja gleich das Thema. Parteiapparat, stalinistische Verbrechen, Kulturrevolution und so weiter. Also unabhängig davon wäre ja überhaupt mal zu fragen, welchen Stellenwert haben denn bisherige kommunistische oder Versuche kommunistischer Bewegung in der Geschichte, was war ihre Intention, von was für einer Idee von Geschichte sind die überhaupt ausgegangen? Und da zeigt sich ja, und es ist ja nicht einfach nur etwas, was man sozusagen aus den Parteibüchern rauslesen kann, aus dem Parteiprogramm rauszulesen ist, da zeigt sich, dass der Kommunismus, immer in Anführungszeichen jetzt, scheinbar sowas sein sollte wie der bessere Kapitalismus. Also davon ausgegangen wird, was ja auch nahegelegt ist durch bestimmte theoretische Formulierung bei Marx, dass es in gewisser Weise notwendig ist, die bürgerliche Gesellschaft auch insofern durchlaufen zu haben, dass etwa Produktionsverhältnisse und auch Produktivkräfte so weit entwickelt sind, dass Bedingungen geschaffen werden, die vom Kapitalismus selber nicht mehr bewerkstelligt werden können, aber dann quasi vom Kommunismus unter anderen Voraussetzungen übernommen werden. Das kann man jetzt auch sehr plakativ machen, was ja auch nahe liegt. Der Kommunismus übernimmt eigentlich auch eine sehr, ja, wie soll man sagen, für den Kapitalismus übliche Logik der Arbeit zum Beispiel. Überhaupt sind die real existierenden sozialistischen Gesellschaften alles warenproduzierende Gesellschaften gewesen und so weiter und so fort. Aber ich meine, dass diese Fiktion, dass der Kommunismus sozusagen die Rettung eines sich zum Schlechten entwickelten Kapitalismus darstellt, tiefer geht, nämlich, dass der Kommunismus einen ganz entscheidenden Faktor übernimmt, der zentral ist für die kapitalistische Warenproduktion, nämlich den Aspekt der Nützlichkeit. Also das heißt, dass wenn man das so ein bisschen anders formuliert, und es ist gerade in einem Buch auch nochmal, was jüngst erschienen ist, formuliert worden, das liegt da vorne auch auf dem Büchertisch, habe ich gesehen, nämlich von Ernst Lohoff und Norbert Trinkle über die Krise, Entwertung der Gesellschaft. Es wird übernommen oder wurde übernommen in den Versuchen sozialistischer Gesellschaft eine sehr kapitalistische respektive bürgerliche Vorstellung des gesellschaftlichen Reichtums. Das ist ja das, was Trinkle und Lohoff kritisieren, dass der Kapitalismus jetzt im Zustand seiner Krise mit seinem Modell von Reichtum, wie Marx das nennt, eine ungeheure Warensammlung, also eben eine Vorstellung von Reichtum, die basiert auf Warenproduktion, auf Kommodifizierung, dass das also auch von vornherein die Grundlage war für eine sozialistische respektive kommunistische Gesellschaft als freie Gesellschaft. Nämlich mit einer Idee von Freiheit, die von vornherein verriegelt war als Ordnung ökonomischer Bedingungen der Lebenssicherung. Das meine ich, ist ein sehr entscheidender Punkt in der bisherigen Logik der Geschichte des Kommunismus respektive der Geschichte realsozialistischer Gesellschaften, dass die sich immer selbst definiert haben, primär über den Zugriff auf das, was Marx nennt, die politische Ökonomie. Also eigentlich rausgestrichen wurde, deswegen ist der Kommunismus natürlich auch ein modernes Phänomen, genau das, was der eben schon benannte Ernst Bloch wieder reinnimmt als Utopie, zum Beispiel die Vorstellung von Glück, die Vorstellung von gelingendem Leben. Stattdessen ist aber so schien, als ginge es einzig darum, Produktionsverhältnisse, eben ökonomische Verhältnisse, so zu regeln, dass sie eine Gesellschaft bilden, in der dann nach selber wieder auch ökonomisierter Weise Subjekte sich sozialistisch, kommunistisch, was immer das dann auch heißt, frei zueinander verhalten. Und das, meine ich, ist etwas, was im Verlauf des 20. Jahrhunderts, zumal eben auch in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts bis heute, im Zusammenbruch auch des Realsozialismus an der Idee des Kommunismus Schaden nimmt, weswegen der auch, weil der eben immer wieder reduziert wird, von der Idee her auch, auf dieses Ökonomische, weswegen der auch heute so wenig eine Rolle spielt. Dass der Kommunismus so etwas war oder hätte sein sollen wie der bessere Kapitalismus, liegt in der Logik auch der Geschichte, die oder des Geschichtsbegriffs, der vorausgesetzt ist für das, was den Kommunismus dann gewissermaßen zu einer historischen Notwendigkeit hat werden lassen oder werden lassen sollte. Das heißt, die Idee des Kommunismus in diesem Sinne stand auch immer unter dem Vorzeichen der Vorstellung von Fortschritt. Einmal mehr, also dagegen ist ja erstmal nichts einzuwenden, zu sagen, dass der Kommunismus fortschrittlicher ist als andere gesellschaftliche Modelle, aber einmal mehr war diese Idee des Fortschritts selber schon eine moderne, die eben verhaftet war in dem Denken, in dem ökonomischen Denken von Effizienz und Nützlichkeit. Und eigentlich rausgestrichen wurde das, was vom Ursprung her durchaus auch noch emanzipatorisch gedacht, selbst noch bei Hegel, etwa Fortschritt hieß, nämlich Weltgeschichte als Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit. Und der Angelpunkt ist genau der, wo Freiheit ist erstmal, ne, Hegel idealistische Philosophie, das ist ein relativ abstraktes Konzept, was sich nach Hegel konkretisiert in der bürgerlichen Gesellschaft selbst, bei Hegel im Staat. In der bürgerlichen Gesellschaft real konkretisiert sich das eben in der Ökonomie, freier Markt und so weiter und so fort. Und genau dieser Reduktionismus kontaminiert dann die Idee des Kommunismus dahingehend, dass eigentlich letztendlich auch die utopische Dimension von Freiheit verloren geht. Also der Kapitalismus erscheint, wenn man sagt, der Kommunismus ist der bessere Kapitalismus, bis zu einem gewissen Grade historisch sogar selbst als Fortschritt. Und mit dieser Vorstellung wurde erst im 20. Jahrhundert gebrochen. Ja, also auch bei Marx ist es ja noch im 19. Jahrhundert so ganz klar angelegt, und man kann es natürlich rein empirisch auch ohne weiteres belegen, erstmal ist der Kapitalismus im Verhältnis zu zum Beispiel feudalwirtschaftlichen Verhältnissen oder selbst noch zum Merkantilismus oder frühkapitalistischen Verhältnissen objektiv eine Verbesserung, aber eben nicht subjektiv. Ja? Und der entscheidende Bruch, weil sich das ja vermittelt mit der Idee des Fortschritts, wie ich das eben ganz kurz habe versucht zu skizzieren. Der entscheidende Bruch ist dann erst im 20. Jahrhundert nach zwei Weltkriegen und mehreren Massenvernichtungen, wo die entscheidende und brutal entscheidende natürlich der systematische Massenmord, der mit Auschwitz bezeichnet ist, steht. Insofern da, als dass nicht nur diese Fortschrittsidee kontaminiert ist, und man eben sagen kann, das beschädigt auch die Vorstellung einer befreiten Gesellschaft als Kommunismus, sondern, und das ist ja eigentlich ein Novum in der auch kritischen Theorie des 20. Jahrhunderts, auch beschädigt ist, sich nicht mehr selbst noch auf die Reste, die emanzipatorischen Reste der bürgerlichen Gesellschaft beziehen zu können, nicht mal mehr historisch sich beziehen zu können auf eventuelle fortschrittliche Neuerung des Kapitalismus. Also Mitte des 20. Jahrhunderts ist klar, dass es eben im Sinne der Dialektik der Aufklärung nichts an der wirklichen Geschichte gibt, was zu retten ist. Auch insofern auch nochmal Idee des Kommunismus immer mitgedacht als möglicherweise selbst bei allen Experimenten, die es gegeben hat, der Zustand, der noch nie war. Jetzt ist es aber so, dass genau von dieser Vorstellung selbst Marx und Engels sich scheinbar abgrenzen, nämlich dieser Vorstellung des Kommunismus, Idee des Kommunismus, einen Zustand bezeichnet, der noch nie war, wenn sie in der deutschen Ideologie formulieren, der Kommunismus ist für uns nicht ein Zustand, der hergestellt werden soll, ein Ideal, wonach die Wirklichkeit sich zu richten haben wird. Ja, also auch da finden wir übrigens eben schon die Abgrenzung vom Ideal. Wir nennen Kommunismus die wirkliche Bewegung, welche den jetzigen Zustand aufhebt. Also wirkliche Bewegung, das Wirkliche ist da betont. Die kennen ihren Hegel, zumal Marx. Ich habe vorhin schon über Bloch diese Kategorie der Möglichkeit benannt. Das ist das Begriffspaar, was für diese Idee des Kommunismus immer entscheidend war, Wirklichkeit und Möglichkeit. Seit der Antike, bei Bloch wird es erklärt über Aristoteles, der diese beiden kategorialen Bestimmungen da einführt. Also wirkliche Bewegung nicht einfach nur als etwas, was irgendwie passiert und man sagen kann, ja, da gibt es eine Partei, die macht da irgendwas oder da gibt es eine Arbeiterbewegung auf der Straße, sondern eine wirkliche Bewegung in dem Sinne, darüber werde ich jetzt auch noch ein bisschen sprechen, dass Geschichte passiert. Weiter Marx und Engels, die Bedingungen dieser Bewegung ergeben sich aus der jetzt bestehenden Voraussetzungen. Also das ist entscheidend, das wäre im Kern die Utopiekritik von denen oder die Kritik der Frühsozialisten, die zwar auch die bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse kritisieren, aber dann sozialistische Modelle entwerfen, wer auch immer, Fourier oder ja, Proudhon, und eigentlich absehen davon, dass das, was sie bereits antizipieren wollen als möglicher kommunistischer Zustand, immer zehrt von den eben nicht mitreflektierten bestehenden Bedingungen. Also Kommunismus als wirkliche Bewegung, die Bedingungen dieser Bewegung ergeben sich aus der jetzt bestehenden Voraussetzung. Jetzt lasse ich da was aus, weil das auch nochmal interessant ist, dass Marx und Engels an der Stelle, ist ja Deutsche Ideologie eine sehr frühe Schrift von denen, auch schon zu sprechen kommen auf die Frage, die jetzt ja auch so ein bisschen verhandelt werden soll, wer ist denn überhaupt das Subjekt dieser wirklichen Bewegung, wo man früher mal gesprochen hat vom revolutionären Subjekt. Und Marx und Engels benennen da ja, weiß man, eins, nämlich das Proletariat, und sie präzisieren die Arbeiter. Und ich meine aber, dass das eigentlich auch vom heutigen Standpunkt so gelesen werden kann, dass das Proletariat nicht unbedingt deckungsgleich ist mit dem, was dann das im Sinne des Industrieproletariats die Arbeiterklasse darstellt. Sie schreiben also weiter, ich lasse ein, zwei Sätze aus, genau der Stelle. Das Proletariat kann also nur weltgeschichtlich existieren, wie der Kommunismus seine Aktion nur als weltgeschichtliche Existenz überhaupt vorhanden sein kann. Weltgeschichtliche Existenz der Individuen, das heißt Existenz der Individuen, die unmittelbar mit der Weltgeschichte verknüpft ist. Also, die übliche Interpretation ist, Revolution gibt es nur als Weltrevolution. Das sieht ungefähr 1917 noch so aus, als könnte das auch klappen. Man weiß dann später, das klappt nicht ganz. Sozialismus in einem Land, unterschiedliche Ideen von Sozialismus und so weiter und so fort. Das Ganze hat eben eine Bewegung. Diese Bewegung als Arbeiterklasse ist organisiert in der Partei und so weiter und so fort. Ich meine, hier steht aber auch noch was anderes drin. Und zwar gerade in dieser Ins-Verhältnis-Setzung von weltgeschichtlichem Bezug und Proletariat. Das Proletariat, die Proles, sind ja sehr allgemein die Unterdrückten. Weltgeschichtlich wird von Marx und Engels beobachtet, ist die Bewegung des Kapitalismus allgemein. Die schafft einen Zustand, der auch als eben weltgeschichtlicher überwunden werden muss. Also auch das nochmal eine Kritik utopistischer Vorstellung, man kann sozusagen den Kommunismus nicht als Insellösung installieren, sondern er ist nur in einer ja, wirklichen Bewegung als weltgeschichtliche Veränderung denkbar. Über das Proletariat, welches ja interessanterweise hier in einer Weise bestimmt wird, die von den realgeschichtlichen sozialistischen Bewegungen vollständig ausgeblendet wurde, nämlich über Individualität, über das Individuum. Das ist eigentlich der starke Begriff, den man zumindest in den Frühschriften bei Marx und Engels findet. Das heißt, die Frage nach dem revolutionären Subjekt wird da gemeinhin beantwortet oder wurde beantwortet mit der Arbeiterklasse als Masse. Es macht in gewisser Weise auch Sinn, dass politisch, wie man so früher gesagt hat, tagespolitisch oder politisch praktisch fürs 19. Jahrhundert und auch frühe 20. Jahrhundert zu machen. Aber trotzdem ist sehr bemerkenswert, dass eigentlich diese Vorstellung von Masse, wenn es eben darum geht, sozusagen die geschichtliche Wirkungsdimension der kommunistischen Idee zu bestimmen, überhaupt nicht auftaucht, sondern stattdessen das Individuum. Also genau die Instanz auftaucht, bei der immer gesagt wird, ja, das wollen die Kommunisten doch gar nicht. Ja, die wollen doch irgendwie, was weiß ich, gleichgeschaltete Massen haben. Oder genau das sei das Problem des Realsozialismus gewesen. Ist es ja auch gewesen, dass er da entsprechend überhaupt keine Individualität zugelassen hat. Ungefähr zur selben Zeit schreibt Marx, den Begriff der Emanzipation aufgreifend über das Individuum, alle Emanzipation ist Zurückführung der menschlichen Welt, der Verhältnisse auf den Menschen selbst. Politische Emanzipation, achso, und er kritisiert damit, dass etwa die bürgerliche Gesellschaft oder eben auch ein Sozialismus, den er dem bürgerlichen Lager zuschlägt, lediglich eine Emanzipation im politischen Sinne vorantreibt, was aber gleichzeitig heißt, den Menschen politisch zu reduzieren. Genauso könnte man heute im Nachhinein sagen, die kommunistischen Parteien, alle wie sie da waren, haben den Menschen ökonomisch reduziert. Also haben die Emanzipation der Arbeiter eben nur als Menschen, der arbeitet, begriffen und nicht als Emanzipation, die auf den Menschen selbst zurückgeht. Erst wenn der Wirkliche, da haben wir wieder das Wort Wirkliche, erst wenn der wirkliche individuelle Mensch den abstrakten Staatsbürger in sich zurücknimmt und als individueller Mensch in seinem empirischen Leben, in seiner individuellen Arbeit, in seinen individuellen Verhältnissen Gattungswesen geworden ist. Also erst wenn er tatsächlich dort, wo er sich als Individuum im wörtlichen Sinne, als das Unteilbare realisiert hat und darin sozusagen seine Zugehörigkeit zur menschlichen Gattung erkennt und nicht als irgendein kleines Exemplar in der Riesenmasse, erst dann ist die menschliche Emanzipation vollbracht. Als sehr entscheidender Punkt meine ich für eben die Bestimmung Notwendigkeit des Individuums für dieses Projekt, Idee des Kommunismus als etwas, was nur weltgeschichtlich, also sozusagen nur im allergrößten Maßstab sich vollziehen kann. Interessant ist ja auch, dass Marx hier diesen Begriff der Emanzipation umwertet. Es gab ja in den letzten Jahren mal eine Klarstellung, was Emanzipation eigentlich heißt, nämlich aus dem Römischen. Zur römischen Gesellschaft kommt es, also wörtlich heißt es so etwas wie Hand aufleben, also von Manus und Kappere, ist es die durch Hand auflegen sozusagen die Freisprechung der Sklaven oder der Söhne. Und das reduziert ja erstmal vom Bild her die Vorstellung von Emanzipation, die man hat. Aber wenn wir dieses Bild nehmen, Hand auflegen, und auf das beziehen, was ich eben als Zitat von Marx vorgelesen habe, ergibt sich ja ein anderes Bild, nämlich dann ist es ja der Mensch, der sich sozusagen selber freispricht, der etwas vollzieht, was man mit einem schönen Wort von Peter Brückner nennen kann, die Selbstfreigabe. Und damit stößt man natürlich wieder an ein Paradox, was auch schon ein Paradox ist in der bürgerlichen Theorie, nämlich wie das Individuum, was ja unter gegebenen Bedingungen noch gar nicht Individuum ist, sich denn selbst zum Individuum befreien kann. Und das ist bei Marx und Engels zumindest in diesen frühen Schriften genau diese angedachte Verbindung, dass in dem Prozess der Individualisierung gleichzeitig eine Kollektivierung stattfindet. Und diese Kollektivierung ist das, was die wirkliche Bewegung darstellt. Das ist der Kommunismus als Idee. Also nicht so, dass man sagen kann, ich habe hier meinen Kommunismus im Kleinen, ich habe auch schon eine tolle WG oder irgendwie sowas, sondern eben als ein eigentlich formaler Prozess der Selbstfreigabe. Das würde heißen, dass sich das revolutionäre Subjekt, also wenn man voraussetzt, dass Individuen Subjekte sind, eben nicht unbedingt nur bestimmt über einen empirischen Blick auf bestimmte Klassen, Massen, Gruppen von Menschen in der bestehenden Gesellschaft, sondern das revolutionäre Subjekt sich bestimmt über das Vermögen von Individuen unter bestehenden Verhältnissen überhaupt revolutionär tätig sein zu können. Da wird man meines Erachtens feststellen, in dieser Perspektive, dass auch der Revolutionsbegriff durchaus seine Verschiebung erfahren kann, nämlich mehr oder weniger gleichgesetzt werden kann mit dem, was Marx überhaupt mit Geschichte meint. Also nicht als etwas, was sozusagen im vor sich herfließender Geschichte als Umsturz stattfindet, sondern genau der Moment, wo diese wirkliche Bewegung zu einer Form von Geschichte wird, wie es sie noch nie gegeben hat, nämlich vom Menschen selbst gemachte, wirkliche Geschichte, ist eine Geschichte als wirkliche Bewegung, die mit der Revolution identisch ist. Kann man auch nochmal am Revolutionsbegriff selber, oder könnte man das hier wegpräzisieren, wenn man sich die Verschiebung in der Bedeutungsgeschichte des Begriffs Revolution, die Verschiebung kommt ja eigentlich aus der Astronomie. Ja? Die Revolution ist die Wiederkehr der Planeten in ihrer Umlaufbahn und ist dann erst als spiralförmige Bewegung in der Geschichte gedacht, hat zu tun mit der Vorstellung, die bürgerliche Gesellschaft selber von sich als geschichtlich entwickelte Gesellschaft gewinnt. Kann man daran nochmal nachzeichnen, dass es durchaus Sinn macht, diesen Revolutionsbegriff im Sinne der Idee des Kommunismus zu konfrontieren mit dem Geschichtsbegriff selber. Marx redet ja deshalb auch von der Vorgeschichte. Also die Menschen machen ihre Geschichte selbst, aber sie machen sie nicht aus freien Stücken. Sie wissen es nicht, dass sie Geschichte machen und dass sie Geschichte als selbstbestimmte und letztendlich ja auch als etwas dem Menschen selbstbestimmtes überhaupt hervorbringt, machen können. Also natürlich gibt es eine Vorstellung, dass wir irgendwie manchmal in Zeiten leben, wo jeder irgendwie so ein bisschen Geschichte mitmacht, oder wenn man auf Demos ist oder so, macht man auch Geschichte. Aber darum geht es ja nicht. Es ginge darum, sozusagen genau was in sehr emphatisch, philosophisch hochgehängten Begriffen Marx in dem Zitat, was ich gerade vorgelesen hatte, wenn er davon weltgeschichtlicher Existenz redet, ja, was in dieser Weise reflektiert auf eine Möglichkeit des Menschen, die mit dem, was sich bisher geschichtlich entfaltet hat, noch gar nicht ansatzweise realisiert ist. Der Ernst Bloch beschließt sein Prinzip Hoffnung mit einem Absatz, den ich vorlese, weil ich den mehr als einen der zentralsten Formulierungen für die kommunistische Idee halte, wie sie im 20. Jahrhundert formuliert wurden. Da gibt es am Ende ein sehr problematisches Wort. Ich lese es aber trotzdem mit vor. Da wird vielleicht auch deutlich, warum das an der Stelle gar nicht so problematisch ist. Da schreibt also Ernst Bloch nach 1628 Seiten Prinzip Hoffnung, wo sich jeder Einzelne übrigens lesen lässt. Der Mensch lebt noch überall in der Vorgeschichte. Ja, alles und jedes steht noch vor Erschaffung der Welt als einer Rechten. Und dann unterstrichen, und man hört ja auch schon bei diesen Sätzen so ein bisschen, bei Bloch immer atheistisch, aber so ein bisschen religiöse Anwandlung raus. Und dann unterstrichen, kursiv hervorgehoben, die wirkliche Genesis ist nicht am Anfang, sondern am Ende. Und sie beginnt erst anzufangen, wenn Gesellschaft und Dasein radikal werden, das heißt, sich an der Wurzel fassen. Die Wurzel der Geschichte aber ist der arbeitende, schaffende, die Gegebenheiten umbildende und überholende Mensch. Also die wirkliche Genesis, ja, da haben wir wieder diesen Wirklichkeitsbezug. Was ist die Genesis? Das erste Buch Moses. Gott, also kann man sich jetzt überschreiten, erschafft die Welt, benennt die Welt und so weiter. Und die Idee jetzt ist natürlich, nein, sie steht am Ende, und zwar am Ende genau der Vorgeschichte, der bisherigen vermeintlichen Geschichte, als der echte Anfang eines Menschen, der in der Lage ist, eben sich seine Welt selbst zu schaffen und sich damit überholt. Hat er sich erfasst, der Mensch, und das Seine, ohne Entäußerung und Entfremdung, in realer Demokratie begründet, so entsteht in der Welt etwas, das allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war. Und dann kommt dieses etwas problematische Wort, Doppelpunkt, Heimat. Aber eben das Entscheidende ist, worin noch niemand war. Also das, genau das wäre ja die Verkürzung, wenn was für Bewegungen auch immer, faschistische, nationalistische, auch bürgerliche Bewegungen sich kaprizieren auf die Vorstellung, dass Welt als Heimat immer schon eingerichtet ist und man braucht nur eine Waldtapete oder irgendwie eine Nationalhymne und dann klappt das schon. Genau das wäre die verkürzte Vorstellung, die im Übrigen ja auch ohne weiteres von allen realsozialistischen Bewegungen, wie sie nun mal da sind, mitgenommen wurde. Diese Idee, die Bloch hier formuliert, ist eine, die sehr tiefgreifend ist für die Vorstellung oder für die Diskussion darum, was überhaupt die Idee des Kommunisten macht, des Kommunismus macht im Hinblick auf Subjekt und Mensch. Nämlich, weil die ja voraussetzt, dass natürlich der Kommunismus als Idee die Einrichtung der menschlichen Gesellschaft ist, ein wahrhaft menschlicher Zustand. Gleichzeitig das, was aber da als wahrhaft menschlich in die Waagschale geworfen ist, nochmal Thema Bilderverbot, überhaupt nicht annähernd bestimmt werden kann, weil alle Verweise darauf, was dieses Menschliche sein könnte, immer schon aus dem Bestehenden schöpfen muss und unzureichend ist. Das ist genau dieses Problem zwischen Idee und Ideal. Ein Ideal wäre immer etwas, wo ich quasi eingestehe, dass ein Idealzustand entworfen wird aus dem Vorrat von Ideen, Vorstellungen, Images, die ich bereits zur Verfügung habe. Damit schlagen sich auch andere rum. Ich zitiere nochmal Walter Benjamin in einem, der war mit Bloch befreundet, die haben zusammen gekifft und sich da Notizen gemacht. Die sind aber sehr unterschiedlich in ihrer Ausrichtung. Also genau dieses Moment, was bei Bloch immer in die Zukunft geht und dann eben, wie in dieser Formulierung Heimat heißt, gibt es bei Benjamin überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, dieselbe Zeit, wo Bloch in Amerika im Exil an seinem Hauptwerk Prinzip Hoffnung arbeitet, auch das ist ja gemeinhin bekannt, scheitert Benjamins Vorhaben, vor den Nazis zu fliehen, und er begeht Selbstmord. Unterschiedliche Theorien gibt es mittlerweile, aber das ist wohl trotzdem so, dass er Selbstmord gemacht hat, an der französisch-katalanischen Grenze in Portbou, und hinterlässt als einen seiner letzten Texte diese Thesen über den Begriff der Geschichte, in denen ja genau das formuliert ist, was ich eben meinte, nämlich ein Bruch mit der bisherigen Vorstellung von Fortschritt, von Historizität, auch einer bisherigen Vorstellung von zum Beispiel Kapitalismus ist eigentlich eine gute Sache, aber bis zu einem bestimmten Punkt nur, dann käme der Kommunismus, heute würde man sagen, eigentlich auch eine gut gedachte Sache, aber geht ja nicht, wie auch immer. Ja? Also damit bricht Benjamin zur selben Zeit, in der Bloch da sein Prinzip Hoffnung formuliert, indem er sagt, dass also viel mehr Geschichte gedacht werden muss in messianischer Hinsicht, da kommen so jüdische Motive rein, messianischer Hinsicht als eine Unterbrechung der Geschichte. Und das sind Gedanken, die hat er auch schon vorher formuliert. Ende der 20er Jahre, 1928, liegt von ihm eine sehr schöne, wie soll man sagen, fast Aphorismus-Sammlung vor, unter dem Titel Einbahnstraße veröffentlicht, und die endet mit einem Text, der heißt Zum Planetarium. Ähnlich wie bei Bloch wird da auch mit allerhand Metaphern und Allegorien gespielt. In diesem Text zum Planetarium geht es um ein tatsächliches Planetarium in Berlin, wie fast das ganze Buch von Berlin handelt. Und gleichzeitig geht es um Kosmologie, also die Vorstellung, Welt als ja, Kosmos zu denken, als Einheit zu denken. Und das aber mit der Frage im Hintergrund, einmal mehr, wer das Subjekt ist, nämlich das revolutionäre Subjekt, was diese Welt als solche denken könnte. Und da gibt es eine kleine Formulierung, die sehr angelehnt ist an das, was Bloch auch später schreibt, und ich lese die vor. Nur um deutlich zu machen, wie virulent dieses Problem, dass wir uns nicht einfach auf irgendeine Vorstellung von, ach, ich bin ja schon so ein ganz guter Mensch und wenn ich jetzt noch Kommunist bin, dann wird es sicher gut und wenn andere so auch sind wie ich, ja, darauf können wir uns nicht verlassen. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass selbst die Reste von Menschlichkeit, die wir glauben, uns bewahrt zu haben, der Ansatz sind für das, woraus dann so etwas zu schöpfen ist wie eine Idee des Kommunismus. Benjamin schreibt also, 1928. Menschen als Spezies stehen zwar seit Jahrzehntausenden am Ende ihrer Entwicklung, Menschheit als Spezies aber steht an deren Anfang. Das wäre eigentlich so die klassische, in der Philosophie sagt man denn, anthropologische Variante der Darstellung dieses Problems. Ja, kennt ihr aus unterschiedlichsten Bereichen. Bei Marx spielt es eine große Rolle in den Entfremdungsschriften. In der bürgerlichen Pädagogiktheorie ist es eigentlich der Kern. Ja, wie geht man mit Kindern um? Einerseits müssen die erzogen werden, die können erzogen werden, weil sie Menschen sind, aber sie müssen erzogen werden, weil sie noch nicht Menschen sind. Was dabei fehlt in der, also wenn man irgendwie versucht, diesen Gedanken zu greifen, der bleibt da erstmal relativ abstrakt. Ja? Ich meine, was heißt das jetzt? Da kommt so jemand, hält einen Einführungsvortrag, der, oder zumindest ja gedacht ist, auch so ein bisschen einzuleiten in diese zwei Tage, wo man sich über den Kommunismus Gedanken machen will. Und was ich jetzt sage, ist ja im Moment, also selbst so eigentlich die selbstverständlichen, naheliegenden Begriffe und Konzepte, auf die wir zugreifen können, es gibt ein Interesse am Kommunismus, was ist das bloß und irgendwie will ich das doch und das ist ja schon mal ein ganz guter Anfang. Selbst das scheint nicht wirklich zu taugen. Also was will ich damit sagen? Um nochmal zurückzukommen auf dieses schwierige Verhältnis, sich einerseits berufen zu können auf eine Geschichte von sozialistischen Bewegung, andererseits deren Scheitern mitzudenken, drittens aber auch mitzudenken, dass Kommunismus ja eigentlich noch gar nicht war, und zwar gerade angesichts dessen, wie er gescheitert ist. Diese Orientierung an Vorstellung von Effizienz und Nützlichkeit sind ja gleichzeitig welche, die Möglichkeit der Utopie insgesamt diskreditiert haben, nämlich verzerrt haben zu etwas, das problematisiert nochmal diesen Begriff Reichtum, zu etwas, was nur oder weitgehend quantitativ sich vollzieht. Also wir haben immer mehr zu essen, wir sind überhaupt immer mehr, ja, die Partei wird immer stärker, 5-Jahrespläne werden immer besser oder vielleicht auch schlechter, aber beim nächsten Mal werden sie bestimmt besser. Es gibt immer mehr Fernsehprogramme und so weiter und so fort. Ja, also eine Quantifizierung von dieser Vorstellung des Reichtums. Dagegen steht ja, dass die Idee des Kommunismus sein muss, logischerweise, eine Qualität. Genau zum Beispiel in diesem Spagat, der Mensch ist am Ende seiner Entwicklung angekommen, Menschheit noch nicht, steht am Anfang. Diese qualitative Bestimmung, die aber offen ist und die ja gefüllt wird genau mit dem, was, wie ich meinte, rausgeschlagen wurde aus den realsozialistischen und auch kommunistischen Bewegungen. Glück, auch Fantasie, Man könnte auch noch Liebe dazu nehmen. Also alles Begriffe, die so merkwürdig diskreditiert sind. Ja? Das ist ganz klar, man kann keine Politik machen, also es sei denn, man ist irgendwie in so einer religiösen Partei oder Sekte, wenn man sagt, Leute, habt euch doch mal mehr lieb. Ja, es ist absurd. Es wäre auch überhaupt keine Parole, auf die man sich da irgendwie stützen kann. Einmal mehr, weil das die Problematik ist. Ja? Also es gibt genau das, was ja eigentlich auch nochmal Marx aus den konkreten individuellen Verhältnissen biografisch dazu führt, an irgendeiner Stelle im Leben zu sagen, das will ich nicht, da will ich was anderes. Da fange ich jetzt an, mich zu interessieren für zum Beispiel, was ist Kommunismus? Man merkt aber, dass man genau das, was da die ursprüngliche Intention war, eben nicht einbringen kann in politische Praxis. Also Qualität. Qualität, die sich negativ bestimmt. Kommunismus als wirkliche Bewegung heißt insofern Abschaffung. Kein Geld, kein Staat. Darauf hat man sich mittlerweile so geeinigt. Jetzt ist immer die Frage, was kommt dann? Auch interessant, die bisherigen Entwürfe, wenn sie unterschiedlich problematisieren, wenn sie dann überhaupt problematisieren, bleiben ja in der Regel dabei hängen, dass es dann sozusagen immer tatsächlich schlechtere Lösungen gibt als das, was zum Beispiel mit der Geldwirtschaft bisher erreicht wurde. Ja? Also werden wir wahrscheinlich morgen noch hören, ich weiß es nicht genau, zum Problem des Tauschs. Ja? Also wie ist es? Also heißt Idee des Kommunismus Abschaffung des Tauschs oder hieße das Realisierung von Tausch, aber als ganz andere Ordnung von Tauschverkehr, wie man ihn heute hat? Freie Assoziation, nicht als Zwangsverhältnis, Abschaffung von Herrschaft. Nochmal Marx und nochmal einige Stellen, die ich einfach vorlese, weil sie sehr prägnant sind. Ungefähr noch dieselbe Zeit, ein bisschen früher, 1844, Marx ist in Paris, die sogenannten Pariser Manuskripte oder ökonomisch-philosophische Manuskripte, wo er sich mit hauptsächlich Hegel auseinandersetzt. Man muss sich immer vorstellen, dass Paris zu der Zeit ist eine gesellschaftliche Umgebung, in der die Anfänge des eben benannten kapitalistischen Reichtums, nämlich die Warengesellschaft, die sich langsam auch beginnt als Konsumgesellschaft darzustellen, die Ladengeschäfte sind da, die ersten Kaufhäuser entstehen und so weiter. Alles ein bisschen später, da kriegt Marx noch nicht mit, aber das ist sozusagen das Klima dieses Pariser Lebens, was ja auch in mindestens 2, 3 Opern auftaucht und sehr elementar ist für die Idee der bürgerlichen Gesellschaft als Befreite, über den Kapitalismus Befreite. Da also Marx in diesen Manuskripten, die sehr spät erst veröffentlicht wurden, im frühen 30er Jahren, 20. Jahrhundert, der Kommunismus als positive Aufhebung des Privateigentums, als menschlicher Selbstentfremdung und darum als wirkliche Aneignung des menschlichen Wesens durch und für den Menschen. In diesen Manuskripten unterscheidet er verschiedene Arten des Kommunismus, einen rohen Kommunismus, redet er vom Weiberkommunismus, den er ablehnt, dem er aber gleichzeitig seine historische Rolle zuspricht. Und dann führt er eine Idee des Kommunismus ein, auf die er sich nach meiner Lektüre selbst beruft. Und das ist eben das, ich lese das nochmal vor, der Kommunismus als positive Aufhebung des Privateigentums. Wäre jetzt eine extra Debatte, verzerrte Darstellung, Privateigentum an Produktionsmittel, eine Lektüre, andere Lektüre, jede Form des Eigentums im bürgerlichen Sinne, nämlich Privateigentum. Aufhebung. Auch nicht Abschaffung, Aufhebung des Privateigentums als menschlicher Selbstentfremdung. Das ist so eine Wendung in der Marxischen Entfremdungstheorie, dass durch das Privateigentum die Entfremdung mitbedingt wird des Menschen. Und zwar eben menschliche Selbstentfremdung, nicht nur die Entfremdung des Arbeiters in der Industrie innerhalb der Produktionsverhältnisse. Und darum als wirkliche Aneignung des menschlichen Wesens, nämlich nicht die falsche Aneignung nur übers Eigentum, das bin ich, ne, diese Dreireihung, mein Haus, mein Pferd, mein Auto oder irgend sowas, sondern eine wirkliche Aneignung des menschlichen Wesens durch und für den Menschen. Dieser Kommunismus ist als vollendeter Humanismus, Gleichheitszeichen Naturalismus. Er ist die wahrhafte Auflösung des Widerstreits zwischen dem Menschen mit der Natur und mit dem Menschen. Die wahre Auflösung des Streits zwischen Existenz und Wesen, zwischen Vergegenständlichung und Selbstbetätigung, zwischen Freiheit und Notwendigkeit, zwischen Individuum und Gattung. Er ist das aufgelöste Rätsel der Geschichte und weiß sich als diese Lösung. Das ist ein philosophischer Entwurf. Ja? Jetzt hat man eine andere Situation. Wenn man daran denkt, was ist im 19. Jahrhundert los, Anfang des 20. Jahrhunderts, ihr wisst es, 1905, dann 1917, in Russland, zaristischen Russland, im 19. Jahrhundert über eine Million, ich glaube 10 Millionen hungernde Bauern, und Hunger heißt da, die essen Dreck. Ja? Das sieht nicht aus, das, was da 1905 und 1917 sich vollzieht als dann sogenannte Oktoberrevolution, wie etwas, was sozusagen nach diesen Vorschlägen von Marx sich realisiert, sondern scheint eher zu sein, auch aus der geschichtlichen Notwendigkeit heraus, eine Verzweiflungstat. Ja? Also was wollen die Menschen? Die wollen was zu essen. Die haben jetzt erstmal nicht das unmittelbare Bedürfnis, hier menschliche Selbstexistenz, Aufhebung des Rätsels der Geschichte und sowas. Ja? Jetzt kann man natürlich sagen, gut, aber das ist ja ein Moment davon. Ist auch klar. Nicht? Also erst wenn die materiellen Bedürfnisse gestillt sind, hat man Zeit für Erfüllung der metaphysischen, wie Adorno das mal formuliert. Aber gleichzeitig kann man im 20. Jahrhundert durchaus eine Bewegung ausmachen, die sehr paradox eigentlich auf die Möglichkeit, den Kommunismus zu verwirklichen, hindeutet, andererseits sich aber davon entfernt, nämlich genau die Bewegung, die in den 60er Jahren sich zu konstituieren beginnt, dann lediglich dargestellt werden als Studentenproteste und sowas, die aber ja wesentlich tiefer ging, als nämlich Bewegung, die einerseits auf der Basis des eben nicht Verzweiflungstat, sondern auf der Basis von einer Neueinrichtung gesellschaftlicher Verhältnisse als auch gedachte Verwirklichung von Glücksansprüchen und so weiter. Andererseits aber eben auch als Bewegung sich formierten, die im Höchstmaße natürlich davon abhängig war, in welcher Weise sich bis dahin die kapitalistische Konsumgesellschaft und allgemeine Kommodifizierung, also zur Ware werden, durchgesetzt hatte. Da, interessanterweise, vollzieht sich etwas, was, meine ich, für uns in den Nachwehen Ausgangspunkt der Diskussion sein könnte. Und das ist meine letzte Bemerkung zu dem Punkt. Nämlich, wenn die Idee des Kommunismus angewiesen ist auf die Vorstellung der Möglichkeit von Individuen zu sein, auf die Vorstellung, dass der Mensch, auch wenn er das subjektiv tragende Element der wirklichen Bewegung ist, als Mensch noch gar nicht existiert. Gleichzeitig realsozialistische Bewegung vor allen Dingen darin auch die Möglichkeit überhaupt des Kommunismus untergraben haben, indem sie sich lediglich auf eine auch weitgehend abstrakt bleibende Masse kaprizierten, ist interessant zu beobachten, dass ja diese Vorstellung von Politik im Verlauf der 60er Jahre, dann 70er Jahre und 80er Jahre in einer Wandlung begriffen sind. Also in den 70er Jahren gewissermaßen nochmal so als Aufbäumen einer untergehenden Vorstellung von Politik die K-Gruppen, wo es noch sehr eindeutig den Appell gab, ich bin zwar revolutionär, Aber das eigentlich, ne, ich bin so der Intellektuelle und studiere auch und bin, was weiß ich, Arzt oder Schriftsteller oder irgendwas. Aber das eigentlich revolutionäre Subjekt bleibt das Proletariat, das muss ich agitieren. Das ist auch revolutionäres Subjekt, das weiß es nur noch nicht. Und ist auch nicht so schlimm, weil es dafür eben die Partei gibt, die regelt das schon. Also sehr verkürzt dargestellt, gibt natürlich auch andere Modelle, aber das ist ein Modell, was sehr bemerkenswerterweise ja diese permanente Selbstzurückweisung des Individuums oder überhaupt der individuellen Bedürfnisse fortschreibt. Und das bricht spätestens auch innerhalb der linkspolitischen Bewegung um 1980. In der Bundesrepublik kann man das festmachen am Auftauchen der Autonomen, was alles andere heißt als ein Lob auf die autonome Bewegung, das müssen wir auch nochmal kritisch analysieren, aber bricht signifikant an der Vorstellung, auf einmal gibt es die Politik der ersten Person. Vorher ganz klar, gibt es auch später wieder, aber vorher sehr klar eine Stellvertreterpolitik. Ich will zwar Kommunismus, aber eigentlich will ich es für die Arbeiter. Ob die es wollen oder nicht, ist mir im Prinzip egal. Aber sie sind in der Geschichte, wie ich sie erkenne, sind sie die treibende Kraft. Ne? Die sind das, was bei Hegel der Geist war oder sowas. Und ich bin Weltgeist oder so. Ja? Und jetzt eine andere Vorstellung, nämlich Politik der ersten Person. Einerseits eben mit dem durchaus legitimen Anspruch, ich will den Kommunismus oder ich will die freie Gesellschaft. Ich will für mich die freie Gesellschaft und ich kann es nicht in dieser Gesellschaft unter diesen Bedingungen realisieren. Hat ja in der Gemengelage verschiedenster auch kultureller Bewegungen, von denen wir heute zehren und wo wir eigentlich in einem Resultat solcher Bewegungen auch hier sitzen, dazu geführt, dass man, wie Hanno Balz es dargestellt hat, feststellen kann, es gibt eine Verschiebung, dass der Begriff, der Präfix gegen wird ausgetauscht zu alternativ. Man hat eine Nische, man hat Nischenkultur. Ja, konnten wir sehen, auf dem Heerweg, die Arbeiterklasse geht zum Fußball, man möchte nicht wissen, was sie im Kopf haben. Leider weiß man es zum Teil, weil sie es rauslassen. Und wir sitzen hier und unterhalten uns um Kommunismus. Ja? Und es ist aber mittlerweile für uns nicht mehr wirklich ein Problem. Wir wissen, die sind nicht mehr die unmittelbaren Adressaten, sondern die sind ein Teil der Problematik, warum die Idee des Kommunismus so dermaßen beschädigt ist. Und es ist eine zweitrangige Frage, wie man eventuell auch da politisch mit umgeht. Und eine andere Frage, was Antifa erstmal macht und so weiter. Ja? Primär für uns die Frage ist ja eigentlich eine hochinteressante, nämlich eine von Selbstverortung. Also wie klären wir für uns in unserer eigenen, um das in so merkwürdigen Formulierungen zu bringen, in einer eigenen politischen Identität das Verhältnis, was wir zum Kommunismus oder zur Idee des Kommunismus haben. Und das überhaupt als Anspruch geltend machen zu können, ist sehr signifikant für die, und ich würde auch sagen, Geschichte des Kommunismus, zumindest für die Geschichte der Linken, seit den 70er, 80er Jahren. Heißt ja gleichzeitig, dass man immer vor dem Problem steht, weil das eben auch ein legitimatorisches Problem ist, etwas von der Idee des Kommunismus schon in der eigenen, je individuellen Praxis eingelöst zu haben. Also was heute für uns, hoffe ich, selbstverständlich ist, freundlicher Umgang miteinander. Was aber, das wissen wir auch aus der Bewegungsgeschichte, wissen wir auch heute zum Teil, Sektenbildung und so weiter, keineswegs notwendig war zu Zeiten von Marx und Engels. Ja? Freundlichkeit war nicht eine Option, an der man messen konnte, ob die wirkliche Bewegung jetzt in Kraft gesetzt wird. Auf einmal werden aber solche Details, die eben einbringen, den subjektiven Faktor, zum Maßstab für das, was die wirkliche Bewegung ist. Wenn dem so ist, und das wäre überhaupt mal zu diskutieren, ich habe das jetzt nur so vorgestellt, könnte man sagen, die Idee des Kommunismus wird nicht einfach nur politisch kontaminiert, sondern durch den fortgeschrittenen Warentausch, durch die fortgeschrittene Warentauschgesellschaft kontaminiert. In der auf kommodifizierte Eigentumsverhältnisse reduzierten Gesellschaft von Charaktermasken, wie wir es alle sind, ist kommunistische Emanzipation keine Option mehr, die Idee höchstens noch als Rest des bürgerlichen Bewusstseins ein Ideal gegen die faktische Verrohung des Bestehenden. Was will ich damit sagen zum Schluss? Wenn es sich herausstellt, wie gesagt, es muss diskutiert werden, dass eine Rettung der Idee des Kommunismus auch heißt, sich überhaupt Gedanken zu machen über den Einsatz von Individualität, Subjektivität und so weiter, sind die Voraussetzungen eben nicht mehr die des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, wo man irgendwie davon ausgehen konnte, alle, die in irgendeiner Weise unterdrückt sind oder beherrscht werden, haben von sich aus schon auch das Interesse, was man durchaus auch unterstellen darf, nicht beherrscht zu werden, nicht unterdrückt zu werden, sondern diese Form von Herrschaft, als welche, die sich fortschreiben in der Geschichte, beschädigen genau das, was eingebracht wird an Subjektivität und Individualität. Und zwar in einer Weise, dass es nicht einfach darum geht, gewissermaßen immer vom Nullpunkt aus, sich jetzt als kommunistisches Subjekt irgendwie selbst zu entwerfen oder zu legitimieren oder von da aus Politik zu machen, sondern in einer Weise, dass zum Beispiel Konformität, Zwänge, Angst und dergleichen sich einschreibt in genau das, was bei uns noch übrig geblieben ist als Individualität. Das heißt, es verschiebt sich die Frage, nicht nur Kritik des Kommunismus im Sinne bisheriger Betrachtung von geschichtlichen Ereignissen, sondern auch als Selbstkritik. Ohne aber damit Gefahr zu laufen, das muss natürlich verhindert werden, quasi in so einen therapeutischen Zustand reinzukommen. Ja? Also das ist ja nicht die Idee. Schluss, alles zur Diskussion. Nochmal, auch häufig in dem Kontext zitiert, aber damit das sozusagen mit zur Diskussionsgrundlage gehört. Zitat Adorno. Minima Moralia. Sind wir übrigens wieder in derselben Zeit, ne? Benjamin über den Begriff der Geschichte, bisschen früher, Ende 30er Jahre, Bloch, Prinzip Hoffnung, Minima Moralia, 40er Jahre. Eine emanzipierte Gesellschaft wäre kein Einzelstaat, sondern die Verwirklichung des Allgemeinen in der Versöhnung der Differenzen. Politik, der es im Ernst noch darum ginge, sollte deswegen die abstrakte Gleichheit der Menschen nicht einmal als Idee propagieren. Also das nur zwischendrin. Auch daran scheitert die Idee des Kommunismus, dass wir sie eben nicht quasi mit Idealen, die als Ideen formuliert sind, aufladen können. Nicht sagen können, ja, das Gleichheit muss realisiert werden und Gerechtigkeit, Freiheit. Ja, das ist die Problematik. Also, abstrakte Gleichheit der Menschen nicht einmal als Idee propagieren. Sie sollte stattdessen auf die schlechte Gleichheit heute die Identität der Film mit den Waffeninteressen deuten. Den besseren Zustand aber denken als den, in dem man ohne Angst verschieden sein kann.